Brüder von Hilary Mantel. Hörspielserie von Walter Adler. Teil 24. Januar bis Ende März 1794. In der ersten Woche des neuen Jahres erreichen Robespierre einschlägige Dokumente, die zweifelsfrei beweisen, dass Fabre an der Betrugsaffäre um die Ostindien-Kompanie beteiligt gewesen ist. Eine Affäre, die Fabre seit 2 Monaten mit Unterstützung des Polizeiausschusses selbst untersucht. Robespierre sitzt eine halbe Stunde über den Papieren, zitternd vor Wut und Demütigung und kämpft um Selbstbeherrschung. Als er Saint-Justs Stimme hört, würde er am liebsten den Raum verlassen. Doch es gibt nur eine Tür. Was sagst du jetzt? Camille muss es gewusst haben, zumindest teilweise. Er hat einen Freund gedeckt. Das hätte er nicht tun sollen. Er hätte es mir sagen sollen. Fabre hat dich nach Strich und Faden reingelegt. Ja, aber die Verschwörungen, von denen er berichtet hat, die gab es wirklich. Fabre war die ganze Zeit an Dantons Seite. Ja, und? Nun sei nicht noch naiver, als du es die ganze Zeit schon warst. Ich werde Fabre bei der nächsten Jakobiner-Sitzung ausschließen lassen. Ich habe ihm getraut. Und er hat mich blamiert. Das haben sie alle. Ich muss wieder klar denken. Ich bin zu wohlwollend gewesen. Wer immer sie auch sein mögen. Sie müssen alle überprüft werden, egal wie groß ihre Verdienste für die Revolution sind. Die Revolution steckt in der Sackgasse. Sie haben sie mit ihrem Gerede über Mäßigung in eine Sackgasse getrieben. Und Stillstand bedeutet in der Revolution zurückzufallen. Ja, jetzt wirfst du die Metaphern aber ganz schön wild durcheinander. Wer bezahlt Camille dafür, dass er diese Vieux-Cordelier-Pamphlete schreibt? Warum musst du ihm bei allem, was er tut, immer böse Absichten unterstellen? Sieh den Tatsachen ins Auge. Entweder hat er böse Absichten und ist deshalb ein Konterrevolutionär, oder er ist politisch weich geworden und dann ist er auch ein Konterrevolutionär. Camille ist irregeleitet. Das sehe ich anders. Und der restliche Ausschuss ebenso. Wir meinen, dass er für seine Handlungen selbst verantwortlich ist und nicht davor bewahrt werden darf, ihre Folgen zu tragen, nur weil du freundschaftliche Gefühle für ihn hegst. Was wirfst du mir vor? Schwäche. Ich bin nicht durch Schwäche dahin gekommen, wo ich jetzt bin. Erinnere uns wieder daran. Sein Verhalten, das wird überprüft werden, wie das jedes anderen auch. Er ist nur eine Person unter vielen. Gott, wie sehr ich gehofft habe, das vermeiden zu können. 16e Niveaus 2, 5. Januar 1794. Die 5. Ausgabe des Vieux Cordelier erscheint. Sie attackiert Hébert und seine Anhänger, vergleicht seine Schriften mit einer Kloake, klagt ihnen der Korruption und der Komplizenschaft mit dem Feind an. Ebenfalls attackiert werden Mitglieder des Wohlfahrtsausschusses. Lucille Desmoulins, an Stanislas Fréron. 23. Niveaus 2, nach alter Zeitrechnung, 12. Januar 1794. Paris, Wohnung Camille Desmoulins, Rue Marat, ehemals Rue de Cordelier. Kommen Sie zurück. Kommen Sie schnell zurück. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Bringen Sie alle alten Cordelier mit, die Sie irgend auftreiben können. Wir brauchen sie dringend. Robespierre hat festgestellt, dass er nicht allmächtig ist, wenn er nicht in Übereinstimmung mit den Ansichten gewisser Leute denkt und handelt. Dantons Position wird schwächer. Ihm geht der Mut aus. Fabre d'Églantine wurde festgenommen. Er sitzt im Luxembourg. Wird schwerwiegender Vergehen angeklagt. Ich lache nicht mehr. Ich spiele nicht mehr, Katze. Ich rühre mein Klavier nicht mehr an. Ich habe keine Träume. Ich bin nur noch eine Maschine. Das ist der Stand der Dinge. Danton hat den Konvent gebeten, Fabre anzuhören, was jedoch abgelehnt wird. Auch das ist der Stand der Dinge. Robespierre hat Camille bei den Jakobinern rehabilitiert, allerdings zu einem hohen Preis. Er hat vor dem verwirrten Club auf der Rednertribüne die Kontenance verloren, wäre fast in Tränen ausgebrochen. Hébert wettert in seiner Zeitung gegen den einen irregeleiteten Mann, der Camille schützt, aus rein persönlichen, unergründlichen Motiven. Leider scheint alles, was ich sage, die Lage zu verschlimmern. Rue Saint-Honoré, 366, Haus Duplay, Kammer Robespierre. Ich habe Ihnen eigentlich nur eins zu sagen, Danton, brechen Sie den Kontakt zu Fabre ab. Verstoßen Sie ihn. Wenn Sie es nicht tun, dann war dies unser letztes Gespräch. Tun Sie es, dann können wir verhandeln. Akzeptieren Sie in allem die Weisungen des Ausschusses, dann garantiere ich Ihnen im Gegenzug Ihre Sicherheit. Ich ziehe es vor, selbst für meine Sicherheit zu sorgen, Robespierre, mit meinen eigenen Methoden. Ihre eigenen Methoden werden Sie vermutlich ins Unglück stürzen. Sorgen Sie nur dafür, dass Sie Camille nicht mitreißen. Passen Sie bloß auf, dass Camille nicht Sie ins Unglück stürzt. Was wollen Sie damit sagen? Hébert rennt überall herum, redet über Camille und erklärt kichernd, das sei bestimmt keine normale Freundschaft. Hébert hat weitere Nachforschungen über Camilles Privatleben in die Wege geleitet. Robespierres Arm schießt nach vorn, die Handfläche zu Danton erhoben. Eine so theatralische Geste, dass man meinen könnte, Fabre hat ihn instruiert. Man sollte eine Statue von Ihnen in dieser Haltung fertigen, Robespierre. Ja, kommen Sie, Sie wissen doch, wovon ich rede. Ich weiß, dass Sie in den Zeiten von Annette nicht hier waren. Aber ich kann Ihnen sagen, Ihr Freund hat uns damals gute Unterhaltung geboten, ja. Nachmittags hat er an der Grenze der Ehrbarkeit in Annettes Salon geschmachtet und abends hat er dann auf der Ile de Cité inmitten all der eidesstattlichen Versicherungen wieder natürliche Handlungen begangen. Sie haben Maître Perrin nie kennengelernt, oder? Ach, es gab natürlich noch andere. Ach, gucken Sie nicht so. Niemand glaubt, dass Camille auf Sie verfallen könnte. Nein, nein, nein. Er mag Männer, die sehr beleibt und sehr hässlich sind und die Frauen lieben. Wer will, was er nicht kriegen kann. Sie sind, glaube ich, vom Thema abgekommen. Es ging, glaube ich, um Fabre. Und Danton, haben Sie sich entschieden? Er ist mein Freund. Ach Gott, Ihr Freund. Die Sicherheit unseres Landes steht auf dem Spiel. Danton, ein Patriot sollte willens sein, die Sicherheit des Landes über seine Frau, über seine Kinder und seine Freunde zu stellen. Es ist nicht die Zeit für persönliche Gefühle. Danton ringt nach Luft und Tränen treten ihm in die Augen. Er reibt sich das Gesicht, hält seine feuchten Finger hoch. Er versucht, etwas zu sagen, doch es gelingt ihm nicht. Hören Sie, das ist unnötig und nutzlos. Sie sind ein Krüppel, Robespierre. Ein Krüppel. Nicht Couton ist der Krüppel. Nein, nein. Sie sind es. Wissen Sie das eigentlich, Robespierre? Wissen Sie, dass mit Ihnen etwas nicht stimmt? Stellen Sie sich je die Frage, was Gott weggelassen hat, als er Sie erschuf? Ich habe mich früher oft über Sie lustig gemacht, Sie als impotent bezeichnet, aber Ihnen fehlt mehr als die Manneskraft. Sind Sie überhaupt real? Ich sehe Sie reden und herumlaufen, aber haben Sie wirklich Leben in sich? Ich lebe sehr wohl. Ich lebe sehr wohl, aber auf meine Art. Robespierre aus den privaten Notizbüchern. Danton sprach verächtlich über Camille Desmoulins und unterstellte ihm ein beschämendes Laster. Danton machte sich lächerlich, vergoss Krokodilstränen bei Robespierre zu Hause. Paris, Wohnung Camille Desmoulins, Rue Marat. Also um 5:30 heute Morgen. Die ganze Wohnung haben sie auseinandergenommen. Wer? Wer sie, Annette? Ach, sie sagten, sie kommen von der Sektion Mutius Scaevola. Ein halbes Dutzend Sans-Culottes. Bewaffnet. Mit einem Haftbefehl für Claude. Wegen Konspiration. Claude ist durchs Haus gelaufen und hat Papiere verbrannt. Ich glaube, All deine Briefe sind in Rauch aufgegangen. In den Tuilerien lässt Camille Desmoulins den Vorsitzenden des Sicherheitsausschusses, Wadier, aus einer Sitzung rufen. Ich schwöre beim Haupt des höchsten Wesens, dass ich von der Sache nichts gewusst habe. Ja, es kann sein, dass die Sektionsbeamten außer Kontrolle geraten sind. Ja, es ist möglich, dass Hébert aus persönlicher Bosheit so gehandelt hat. Und nein, meines Wissens liegt nichts gegen Claude Duplessis, Beamter im Ruhestand, vor. Und sollte sich das bestätigen, wird er sofort wieder auf freien Fuß gesetzt. Noch heute. Was ist Hébert doch für ein Trottel? Mit einem Wort, die Wünsche der Natur erfüllen, die Bestimmung der Menschheit erreichen. Am 17. Pluvios 2, dem 3. Februar 1794, spricht Robespierre zum Konvent, erläutert die Grundlagen seiner künftigen Politik, seine Pläne für die Republik der Tugend. Als er den Saal verlässt, erhebt sich bestürztes Getuschel. Selbst in Anbetracht mehrerer Stunden auf der Rednertribüne wirkt er unmäßig müde. Seine Lippen sind blutleer, die Augen eingesunken und von dunklen Ringen umgeben. 18. Pluvios 2, 4. Februar 1794. Der Nationalkonvent erklärt die Sklaverei der Neger in sämtlichen Kolonien für abgeschafft. Demzufolge dekretiert er, dass alle in den Kolonien ansässigen Menschen ohne Unterschied der Hautfarbe französische Bürger sind und alle durch die Verfassung verbürgten Rechte genießen. Am 22. Pluvios 2, am 10. Februar, wacht Maximilien Robespierre nachts auf und ringt nach Luft. Du wirst nicht sterben. Du wirst nicht sterben. Du wirst nicht sterben. Du hast das. Hast du schon früher überlebt. Besorgt tastet er nach einem Brief von Benjamin Franklin. In dem Brief steht: Du bist ein elektrischer Apparat. Beim ersten Tageslicht findet ihn Eleonore. Sie und ihr Vater halten an der Türwache. Soubabiel kommt um 8. Ich kann die Folgen nicht verantworten. Soll ich mein Testament aufsetzen? Na, ich denke nicht. Haben Sie denn überhaupt viel zu vererben? Madame? Ja? Ihr braucht Ruhe, um wirklich zu genesen. Das ist das Entscheidende. Ein Monat, würde ich sagen. Wenn er dieses Zimmer früher wieder verlässt, übernehme ich keine Verantwortung. Mitglieder des Ausschusses kommen zu Besuch. Collot und Robert Landet. Wo ist Saint-Just? Das haben Sie wohl vergessen. Er ist an die Grenze gefahren. Er wird in 10 Tagen zurück sein. Und werden Sie Danton einen Platz einnehmen lassen? Möchten Sie das? Nein. Nein. Keine Vertu. Eine kleine Weile und ihr seht mich nicht und wieder eine kleine Weile und ihr werdet mich sehen. Die Mitglieder des Ausschusses unterhalten sich sehr höflich mit Eleonore. Eleonore Duplay begreift, dass man sie im Falle seines Todes als die Witwe Robespierre behandeln wird, so wie Simone Evrard als die Witwe Marat gilt. Die Tage verstreichen. Antoine Saint-Just kommt zurück. Wir kommen gut voran im Ausschuss. Wir werden die Fraktionen zerschlagen. Sprich von der Zukunft. Um einen neuen Menschenschlag heranzuziehen, wird man die Kinder im Alter von 5 Jahren ihren Eltern wegnehmen und sie zu Bauern, Soldaten oder zu Gesetzgebern machen. Und auch die kleinen Mädchen. Die sind unwichtig. Die bleiben zu Hause bei ihrer Mutter. Am nächsten Tag ist der Abgeordnete Robert Landet wieder bei Robespierre. Sehen Sie sich das mal an. Brot. Fühlen Sie. Probieren Sie es, bitte. Das Brot zerkrümelt. Es riecht so ehrlich. Irgendwie modrig. Davon kann man nicht leben. Milch gibt es auch nicht. Aber wo sind denn die ganzen Nahrungsmittel? Landé, die Landwirtschaft produziert doch. Danton sagt, dass die Bauern davor zurückscheuen, ihre Produkte in die Stadt zu bringen, weil sie Angst haben, gegen irgendeine Vorschrift zu verstoßen und womöglich noch als Wucherer gelyncht zu werden. Dantons Leute behaupten, wenn wir die Regulierung aufheben würden, käme die Versorgung wieder in Gang. Und was sagt Hébert? Entschuldigen Sie, geben Sie mir bitte mal die Zeitung. Hier. Die Schlechter, die die Saint-Culottes wie Hunde behandeln und ihnen nur Knochen zum Abnagen hinwerfen, sollten guillotiniert werden, wie alle Feinde des gemeinen Volks. Bedauerlicherweise ist die breite Masse seit 89 nicht klüger geworden. So ein Vorschlag erscheint den Leuten als Lösung. Auch in den Waffenfabriken gibt es Unruhen und Agitationen. Wir können uns Streiks nicht leisten. Die Armee ist schon jetzt schlecht ausgerüstet. Die Agitatoren müssen gefasst werden. Auf den Straßen, in den Fabriken, wo auch immer. Ich verstehe, dass die Leute unzufrieden sind, aber wir können doch jetzt nicht alles fahren lassen. Muss ich für die Nation opfern. Langfristig wird sich das auszahlen. Saint-Just und Verdier im Polizeiausschuss halten die Zügel fest in der Hand. Leider können wir gegen die wahren Unruhestifter nicht ohne eine politische Entscheidung auf höchster Ebene vorgehen. Wer? Er wird einen Aufstand anzetteln, wenn es irgend geht. Die Regierung wird fallen. Ich hatte gehofft, Ihnen das ersparen zu können. Das ist eine öffentliche Bekanntmachung, auf der die Arbeitszeiten und Löhne in staatlichen Betrieben verzeichnet sind. Hier sehen Sie die nachgemachten Unterschriften von 6 Mitgliedern des Wohlfahrtsausschusses. Darunter hat jemand in Rot gekrakelt. Kannibalen. Diebe. Mörder. Als Landé gegangen ist, sitzt er noch lange gegen die Kissen gelehnt und sieht zu, wie das Licht des Nachmittags über die Zimmerdecke kriecht. Ich werde morgen in den Konvent gehen. Im Konvent. Es ist der 20e Ventose. Nach alter Zeitrechnung der 10. März. Ich fühle mich, als wäre ich in all den vergangenen Jahren von einer Schale umschlossen gewesen, durch die kaum Licht und Geräusche dringen konnten. Und als wäre diese Schale nicht meine Krankheit, aufgeplatzt, und Gottes Hand hat mich herausgehoben, sauber und rein. Am 23. Ventose, dem 13. März 1994, verliest Saint-Just vor dem Konvent einen Bericht, dem zufolge gewisse wohlbekannte Abweichler vom Ausland angestachelt komplottieren, um die repräsentative Regierung zu stürzen und Paris auszuhungern. In den frühen Morgenstunden des 24. Ventose werden Hébert und seine Mitstreiter von der Polizei aus ihren Häusern geholt. Mir ist nicht, Danton, mir ist nicht klar, welchen Zweck dieses Treffen nach Ansicht unserer Freunde erfüllen soll. Wie läuft die Verhandlung? Problemlos. Wir hoffen, dass sie morgen abgeschlossen sein wird. Ach, oder meinen Sie vielleicht gar nicht Hébert's Verhandlung? Ah, Fabre und Hérault werden in ein paar Tagen vor Gericht kommen. Das genaue Datum habe ich nicht im Kopf, aber Fouquet wird es wissen. Sie versuchen doch nicht, mich einzuschüchtern. Es gibt ein paar Leute, die meinen, wenn Fabre der Prozess gemacht wird, dann müsste auch Ihnen der Prozess gemacht werden. Und was meinen Sie? Ja, Ihr Verhalten, Danton, in Belgien war sicher nicht über jeden Tadel erhaben, aber meiner Ansicht nach ist der Hauptschuldige Lacroix. Das Entscheidende ist, dass Sie letzten Dezember eingeräumt haben, dass der Terror abgeschwächt werden sollte, das Unschuldige... Ich mag diese emotionale Ausdrucksweise überhaupt nicht. Der alleinige Maßstab ist der Gerichtsbeschluss. So betrachtet hat bisher kein Unschuldiger leiden müssen. Ha! Ha! Mein Gott! Mein Gott! Ich traue meinen Ohren nicht. Er behauptet, kein Unschuldiger habe gelitten. Ich hoffe, Sie kommen mir nicht wieder mit Ihren Krokodilstränen. Das ist eine Begabung, die Fabre und anderen Schauspielern zu Gesichte steht, aber nicht Ihnen, Danton, nicht Ihnen. Ich appelliere ein letztes Mal an Sie, Robespierre. Sie und ich sind die Einzigen, die imstande sind, dieses Land zu regieren. Ich möchte nicht zusehen müssen, wie die Revolution in die falschen Hände gerät und pervertiert wird. Sie wollen sagen, in meine Hände? Sie reden immer von Unschuld. Aber wo sind Sie denn, all die Unschuldigen? Offenbar begegne ich Ihnen nie. Sie haben die Unschuld vor Augen. Doch was Sie sehen, ist Schuld. Wenn ich Ihre Moral und Ihre Prinzipien hätte, da sähe die Welt vermutlich anders für mich aus. Ich würde keine Notwendigkeit mehr sehen, noch irgendjemanden zu bestrafen. Es gäbe keine Verbrecher und es gäbe kein Verbrechen. Mein Gott, mein Gott. Ich ertrage Sie und diese Stadt nicht mehr. Ich werde mit meiner Frau und den Kindern nach Sèvres fahren. Falls Sie mich brauchen sollten, wissen Sie, wo Sie mich finden können. Sèvres. Nach dem Quatrième Germinal, dem 24. März, im Haus der Charpentiers. Ein Nachmittag mit strömendem Regen. Und wieder einmal kommt quietschend und knarrend eine Kutsche in den schlammigen Hof gerumpelt. Camille, Legendre. Ah, was bringt euch bei so einem Wetter nach Sèvres? Ich bin gekommen, um etwas zu sagen. Und das werde ich jetzt sagen. Ja, dann leg mal los, Legendre. Robespierre hat es auf dich abgesehen. Das sind die vom 4. Germinal. 13 Hinrichtungen insgesamt. Die Führung der Cordeliers, Erros Freund Proly, ein paar Bankiers und natürlich Hébert, Père Duchesne. Er hatte keinen seiner gewaltigen Zornesanfälle, als er starb. Er hat geschrien wie am Spieß. Das würdest du vermutlich auch tun. Ja, ganz bestimmt. Bloß wird man mir nicht den Kopf abschneiden. Sie haben zusammen zu Abend gegessen. Du hast mit Robespierre zu Abend gegessen, Camille? Ja. Gut gemacht. Ich glaube, ich würde in Anwesenheit dieses Mannes kein Bissen runterkriegen. Und wenn, würde mir alles wieder hochkommen. Hör zu. Saint-Just bearbeitet Robespierre Tag und Nacht. Was will er mir denn anhängen? Alles. Von der Unterstützung Orléans bis hin zu dem Versuch, Brissot und die Königin zu retten. Das Übliche also. Und dein Rat? Camille? Vielleicht solltest du ins Ausland gehen. Ins Ausland? Nein. 91 hast du in Fontenay im Garten gestanden und mich beschimpft, als ich dir gesagt habe, dass ich nach England gehe. Das hier ist mein Land. Hier bleibe ich. Man nimmt sein Vaterland nicht an den Schuhsohlen mit. Paris, Rue Saint-Honoré, 366. Haus Duplay, Kammer Robespierre. Saint-Just, du verschwendest meine Zeit. Ich habe dir vor der Sitzung des Konvents gesagt, was ich vorhabe. Du kannst Haftbefehle für die Abgeordneten Philippot und Lacroix ausstellen, aber sonst für niemanden. Verdammt! Wenn Danton auf freiem Fuß bleibt, dann sitzt morgen du hinter Schloss und Riegel. Und dann wird es keine Woche dauern, bis du einen Kopf kürzer bist. Bitte, beruhige dich. Ich kenne Danton. Er ist immer ein vorsichtiger Mensch gewesen. Er wägt ab. Danton? Er wird nichts tun, sofern er sich nicht genötigt fühlt zu handeln. Ein Verräter an der Republik. Er ist ein Mörder. Er hat nie Kompromisse gemacht. Wenn wir nicht sofort handeln, wird keiner von uns mehr übrig sein, um sich ihm entgegenzustellen. Du widersprichst dir. Erst sagst du, er sei nie Republikaner gewesen, sei von Lafayette bis Brissot jedem Konterrevolutionär gefällig gewesen. Und dann sagst du, er sei nie Kompromisse eingegangen. Das sind doch alles Spitzfindigkeiten. Bist du denn der Ansicht, dass Danton in der Republik auf freiem Fuß sein sollte? Nein, ich bin mir nicht sicher. Ich kann mich nicht entscheiden. Ja, was denn? Philippe Lebas steht in der Tür. Philippe? Es gibt da etwas... Hast du denn irgendetwas von Badier, vom Polizeiausschuss? Nein, von Babette. Von Babette? Ist sie denn hier? Ich kann Ihnen nicht folgen. Kommen Sie mal einen Moment herüber. Es wird nicht lange dauern. Also gut. Die ganze Familie Duplay ist im Salon versammelt. Robespierre sieht sich um. Es liegt eine solche Spannung in der Luft, dass er Gänsehaut bekommt. Was hat das zu bedeuten? Ich verstehe das nicht. Robespierre zieht einen Stuhl heran und setzt sich neben Babette an den Tisch. Sie gibt ihm ihre kleine, weiche Hand. Babette ist im 5. oder 6. Monat schwanger, rundlich, hübsch und rosig. Maurice Duplay sitzt auf einem Hocker vor dem Kamin. Saint-Just lehnt sich gegen die Wand mit halbgeschlossenen Augen. Philippe Lebas nimmt seinen Platz hinter Babettes Stuhl ein. Was hat das denn alles zu bedeuten hier, Bürger? Sie haben über den Charakter von Bürger Danton diskutiert. Ich verstehe nichts von Politik. Das ist keine Domäne der Frauen. Ja, wenn du dich äußern möchtest, tu es bitte. Meiner Ansicht nach besitzen Frauen das gleiche Urteilsvermögen wie Männer. Ich dachte, Sie wüssten vielleicht gern, was mir passiert ist. Wann? Lassen Sie es Babette auf Ihre Weise erzählen. Sie erinnern sich, dass ich letzten Herbst nach Sèvres gefahren bin? Ha? Mutter fand, dass ich ein bisschen frische Luft gebrauchen könnte und schickte mich zur Bürgerin Panis. Ja, naja, ich erinnere mich. Bürger Danton war damals auch dort. Mit Louise. Ich dachte, es wäre schön, Louise mal zu besuchen. Sie ist ungefähr so alt wie ich. Und ich dachte, sie ist vielleicht einsam und würde gern mit jemandem reden. Wissen Sie, ich hatte mir Gedanken darüber gemacht, dass sie doch einiges hinnehmen muss. Was denn? Manche Leute sagen, er hat sie aus Liebe geheiratet. Aber andere behaupten, er hat sie geheiratet, weil sie bereit war, sich um seine Kinder zu kümmern und ihnen den Haushalt zu führen, während er mit Bürgerin Desmoulins beschäftigt war. Wobei die meisten Leute ja sagen, dass die Bürgerin General Dion am liebsten mag. Bleib beim Thema. Also bin ich zu ihr gegangen. Aber sie war nicht zu Hause. Dafür war Bürger Danton da. Er hat gesagt, ich soll bleiben und ihm ein bisschen Gesellschaft leisten. Mir war nicht klar, dass sie allein im Haus war. Wir haben uns über dies und das unterhalten. Ich hatte natürlich keine Ahnung, wo das hinführen würde. Ja, und? Wohin führte es? Seien Sie nicht böse auf mich. Ah, nein, ich bin nicht böse. Habe ich so geklungen, es tut mir leid. Also, Danton hat im Laufe eurer Unterhaltung etwas gesagt, was du meinst, mir melden Los, zu müssen. Los, Babette, erzähl ihm, was passiert ja, ist. Ja, also, Babette, also. Ach, er hat den Arm um mich gelegt. Ich wollte kein Theater machen. Man muss ja irgendwann erwachsen werden. Und überhaupt. Er hat die Hand in mein Kleid geschoben. Ach. Aber ich dachte, also, ich meine, was er mit der Bürgerin Desmoulins gemacht hat. Trotzdem habe ich mit aller Kraft versucht, mich loszureißen. Aber er ist sehr stark, das wissen Sie ja. Und was er für Wörter gesagt hat. Ich kann das nicht wiederholen. Aber ich denke, das musst du. Das musst du. Also, er hat gesagt, er wollte mir zeigen, um wie viel besser es mit einem Mann ist, der Erfahrung mit den Frauen hat, als mit so einem hochgesinnten, jungfräulichen Robespierre-Jünger. Und dann hat er versucht... Sie hält sich die verschränkten Finger vors Gesicht. Ihre Stimme dringt kaum hörbar dahinter hervor. Ich habe mich natürlich gewehrt. Also sagt deine Schwester Eleonore ist nicht so moralisch. Ich weiß genau, was wir Republikaner wollen. Ich glaube, da bin ich dann ohnmächtig geworden. Das sollte ja wohl reichen. Lebas tritt zur Seite und legt die Hände nun auf Robespierres Stuhllehne, sodass er auf dessen Nacken hinunterblickt. Moment, stellen Sie sich nicht so hinter mich. Doch Lebas rührt sich nicht vom Fleck. Robespierre sieht sich im Zimmer um, auf der Suche nach einer Ecke, einem Winkel, wo er das Gesicht hinwenden kann, während er um Fassung ringt. Doch von überall her starren ihn Duplays an. Du willst mir, nur um das klarzustellen, du willst mir also sagen, dass Danton dich vergewaltigt hat? Ich habe mich versucht zu wehren, solange ich konnte. Na, hör mal, Babette. Was ich dich jetzt frage, ist sehr wichtig. Hat dir irgendjemand gesagt, dass du mir diese Geschichte heute erzählen sollst? Nein, wie denn? Bis heute wusste noch niemand davon. Aber weißt du, Elisabeth, wenn wir jetzt in einem Gerichtssaal wären, dann, hör zu, dann würde ich dir eine Menge Fragen stellen. Ich habe Ihnen vor 3 Jahren auf der Straße das Leben gerettet. Und seit damals sorgen wir für Sie wie für unser eigenes Kind. Ja, ja. Duplay, Sie werden verstehen, dass diese Angelegenheit nicht vor Gericht verhandelt werden kann. Das ist auch nicht nötig. Aber Sie werden bei dem Prozess gegen Danton nicht in der Jury sitzen. Ich werde Fouquet sagen, dass er Sie freistellen soll. Es wäre nicht gerecht. Nein, nein, es wäre nicht richtig. Bevor wir aufbrechen, würdest du vielleicht hochgehen und deine Notizbücher holen?